meine erste Liebe. Vielleicht waren wir zu jung. Yeah. Yeah. Es waren so schöne Zeiten, die wir miteinander teilten. Doch ich glaube nicht mehr daran, dass sie unsere Fehler heilen. Diese Zeilen bringen dich zum Weinen, doch keine deiner Tränen bringt mich zum Schweigen. Mein Herz wird zum Stein. Ich will bei dir bleiben, doch ich kann nicht bei dir bleiben. Ich will es dir nicht zeigen und ich fühl mich wie ein Schwein. Und ich fühl mich hintergangen und ich fühl diese Liebe, doch ich lass sie nicht mehr rein. Du warst meine Traumfrau, doch du stehst auf einen anderen. Schwarze Haare, so ganz anders als dein Partner. Sag mal, willst du es denn ein Jahr mit mir aus? Ein Jahr plus ein Jahr drauf. Es waren so schöne Zeiten, aha, mit vielen Streitigkeiten, aha, die uns auseinanderreißen, doch die Wahrheit nicht beweisen. Es waren so schöne Zeiten, voller großer Schwierigkeiten, die anscheinend dein Herz vereisen, deswegen willst du dich befreien. Ich muss an dich denken, niemals hör es auf. War gestern Nacht bei dir, doch du warst wieder nicht zu Haus. Du hast dich verändert, bist nicht mehr dieselbe Frau. Das Leben hat dich enttäuscht, deswegen suchst du nun im Glauben Antworten, die dir bisher noch gefehlt haben. Du lernst ab nun Arabisch, liest täglich den Koran. Verstehe dich nicht, darum steht es nicht. Du konvertierst zum Islam und plötzlich bist du gegen mich. Ich warte auf die Zeichen, die mir endlich Wissen reichen. Doch ich glaube nicht, dass sie mich rechtzeitig erreichen. Diese Zeilen bringen dich zum Schreien. Doch nichts, was du tust, bringt mich zum Schweigen. Mein Herz ist zu klein. Ich will bei dir bleiben, doch ich kann dir nicht verzeihen. Ich will dir gerne schreiben, doch ich kann mich nicht entscheiden. Und ich finde einen Stift, aber finde keine. Aber empfinde viel zu viel, deswegen lass ich diesen Mist. Ich missbrauchte dein Vertrauen, in dem ich keinen Sinn nicht hatte. Ich durchsuchte dein Handy, bis ich auch dein Passwort kannte. Das war ein großer Fehler, denn du bist doch keine Schlampe, sondern nur ein schönes Mädchen, das die falschen Typen kannte. Ich muss an dich denken, niemals hör es auf. War gestern Nacht bei dir, doch du warst wieder nicht zu Hause. Dich verändert, bist nicht mehr dieselbe Frau. Das Leben hat dich enttäuscht, deswegen suchst du nun im Glauben Antworten, die dir bisher noch gefehlt haben. Du lernst ab nun Arabisch, liest täglich den Koran. Ich versteh dich nicht, darum geht es nicht. Du konvertierst zum Islam und plötzlich bist du gegen mich. Immer nur zusammen unterwegs, meine erste Liebe. Engel küssen unseren Weg. Vielleicht waren wir sie führen, wie das Schiff untergeht. Einer von uns nicht überlebt. Es macht mich einfach wahnsinnig, auch schlimmer als ein Nadelstich. Denn ich ahnte nicht, dass du seit kurzem voller Panik bist. Wenn du mich anblickst, nein, ich verhandel nicht hier oder ich schaff es nicht mehr, auf dich zu warten. Wo ist dein Herz? Gib mir Koordinaten. Deine Gefühle sind Illuminaten. Leg doch die Karte an den Tag in die Nageln und Sprachen auf den Tisch, nicht mehr warten. Halte mich doch nicht zum Narren, offenbare deine Taten. Hoffe, hast mich nicht verraten, denn das würde ich nicht vertragen. Wenn ich dich umgarn, du mich nur sparsam umarmst, bin ich instinktiv geworden.